dich ja so gerne, als der Liebe zärtliches Losungswort. Schöne Abendstunde, der Himmel ist wie ein Diamant. Tausend Sterne stehen in weiter Runde, von der Liebsten treulich mir zugesandt. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern und angeschlossen sämtliche Sender der besetzten Gebiete. Wir bringen unsere Sendung Deutsche Weihnacht 1940. 90 Millionen feiern gemeinsam, 40 Mikrofone verbinden Front und Heimat. Deutsche Soldaten an allen Fronten und deutsche Menschen in der Heimat. Wir stehen in dieser Minute auf der Schwelle der Kriegsweihnacht 1940. Hunderte und Tausende von Meilen trennen uns räumlich voneinander. Aber unsere Mikrofone werden die weitesten Räume überwinden und uns, wie so oft in diesen Jahren, zu gemeinsamem Erleben zusammenbringen. Die Mikrofone der Heimat und die Mikrofone draußen an der Front, getragen von den Kriegsberichtern der Propagandakompanien. Hier im Berliner Rundfunkhaus enden die Übertragungsleitungen von Narvik, von Arndea, von der Kanalküste, aus dem Generalgouvernement und von den vielen Übertragungsstellen innerhalb und außerhalb der Grenzen Großdeutschlands. Und vielleicht nie zuvor haben wir mit größerer Freude und größerem Stolz unsere Mikrofone aufgeschaltet als heute am Heiligabend 1940. Erster Gruß aus der Heimat Potsdam. Das Glockenspiel hoch am Turm der alten Garnisonkirche. Mit dem tiefen, innigen Dank an die Vorsehung, denn diese Glockenklänge über deutsches Land klingen lassen, beginnen wir unser gemeinsames Weihnachtsfest 1940. Und nun rufen wir zur Feier. Alle Vorbereitungen sind beendet, die Lichterbäume sind geputzt, die Gabentische sind gedeckt. Soldaten, eure Familien, eure Frauen, eure Kinder, eure Eltern, eure Geschwister, eure Bräute, eure Freunde, alle warten sie jetzt auf eure Stimme und wir bringen sie ihnen. Unsere Heimat. ist die Geliebte, die man stets vermisst. Niemand kann es uns rauben, an sie zu glauben, wo man auch ist. Drüben in der Heimat, da blühten Rosengarten. Narvik! Achtung, Achtung, Narvik! Bitte melden! Hier in Narvik ist das Weihnachtsfest für uns, wie wir die Polarnacht zum ersten Mal erleben, von ganz besonderem Reiz. Ihr müsst euch vorstellen, dass für uns hier die Sonne in diesen Tagen gar nicht richtig aufgeht. So herrscht fast immer Dämmerung und Nacht. Und das allein zaubert schon Weihnachtsstimmung genug herbei. Von meinem Fenster aus geht der Blick auf Narvik, das weiß verschneit liegt. Vor mir der Hafen, in dem noch die Masten und Schornsteine versenkter Schiffe aus dem Wasser ragen. Häusereien mit allen Zeichen der Zerstörung. Darüber die Erzbahn, um die so hart gekämpft worden ist. Und unmittelbar daneben die vielen unzerstörten kleinen Häuser Narviks, die sich weit hinziehen bis auf die Abhänge der schneebedeckten Berge, die Narvik überragen. Das ist ein Bild von großartiger Einfachheit. Und dieses Narvik, das vor wenigen Monaten noch der Ort eines verbissenen und heldenhaften Kampfes gewesen ist, dieses Narvik liegt heute still in sich versunken und feiert deutsche Weihnachten. Und wenn man heute Abend durch Narvik geht und aus einer der Baracken eine kleine Schrammelmusik in die Polarnacht klingen hört, dann hört man Instrumente, die mit dem Weihnachtsschiff hier angekommen sind. Denn ein Schiff der Weihnachtsflotte, die die Heimat ausgeschickt hat, hat vor einigen Tagen hier am Hafen angelegt. Und es wurde ihnen ein Empfang bereitet mit Glanz und Gloria, das könnt ihr euch erdenken. Ausgeladen wurden Tannenbäume und Lichter und Zigaretten und fröhliche Getränke und Musikinstrumente. Und diese Geschenke sind auch inzwischen an die Einheiten verteilt worden. Und liegen jetzt zu dieser Stunde schon auf dem Gabentisch. Und sie haben sehr viel Freude und Weihnachtsstimmung nach Narvik gebracht. Denn schließlich brachten sie ja ein Stückchen Heimat. Über tausende von Kilometern hier an die nördliche Front. Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Narvik. Hier spricht Narvik, ja, Berlin. Als wir in der vergangenen Nacht zum letzten Mal unsere Leitungen durchgeprüft haben, da habt ihr uns gebeten, für ein paar Feldgraue, die von dort aus Grüße an die Heimat richten wollen, die Angehörigen zu benachrichtigen, zwar in der Steiermark. Haben Sie jetzt diese Kameraden da? Ja, die Kameraden sind alle hier. Dann lassen Sie Ihre Grüße sprechen. Ja, einen Augenblick. Der Freister Viktor Hanslik grüßt seine Mutter in Graz. Hier spricht der Freister Alfred Gressler, ich grüße meine Frau in Graz. Hier spricht Philipp Bresnik aus Narvik. Ich grüße meine Frau in Graz. Obergefreiter Paul grüßt seine Schwester in Graz. Gefreiter Rudolf Hillinger grüßt seine Frau in Graz. Sie ist mit Narvik. Das waren alles alte Narvik-Soldaten, die Durchsieger aus der Jahrmarkt. Und nun kommt auch die Polizei zum Wort. Ein Vertreter der nördlichsten deutschen Polizeikompanie schickt Grüße im Namen seiner Kameraden. Polizeiwachtmeister Ludwig Köttel aus Graz. Namen einer im hohen Norden eingesetzten Polizeiformation grüße ich die Kameraden und ihre Angehörigen in der Heimat und wünsche ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückhaftes Neujahr. Meiner Mutter und Geschwistern wünsche ich ein frohes Fest und ein gesundes 1941. Hallo Narvik. Ja, ich bin Narvik. Polizeiwachtmeister Kössl. Wir haben für Sie eine kleine Überraschung. Ihre Schwester ist hier. Oh. Servus, Wickerl. Grüß dich, Schwester. Kennst du mich? Ja. Ja, ich danke dir schön für deine Grüße. Das ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk, kannst glauben. Ja. Die Mutter, die was jetzt mithofft und die Geschwister, alle lassen dich herzlich grüßen und wünschen dir recht frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Dankeschön. Und ein Puzzle. Wiedersehen. Hier ist Narvik. Jetzt kommt noch einmal ein Gebirgsjäger ans Mikrofon. Ein Gefreiter, der bei den Kämpfen am Narvik das IK bekommen hat. Wir haben uns alle so gefreut, dass wir heute Abend im Rundfunk sprechen konnten. Hoffentlich hat auch General Dito, unter dem wir in Narvik gekämpft haben, mitgehört. Wir grüßen ihn in tiefer Verehrung. Hallo Narvik. Hier spricht Narvik. Hier spricht Graz. Wir können euch nur aus tiefstem Herzen danken für diese Überraschung, die ihr uns gebracht habt, damit dass wir euch hören konnten. Aber wir, meine lieben Kameraden aus der Steiermark, wir haben heute mit dem Funkwagen eine Platte aufgenommen von der Liesel auf dem Schlossberg, den ja alle Grazer und alle Steirer kennen. Und nun grüßt euch droben hoch im Norden der Glockenklang der Liesel vom Schlossberg zu Graz. Diese sind von der Ostmark zum Polarkreis vorübergeklungen. Narvik verabschiedet sich von Graz und der schönen Steiermark. Achtung, Achtung! Narvik und Graz, wir danken euch für die wundervollen Worte und dafür, dass wir sie hören konnten. Und ich glaube, das ganze Volk hat jetzt mit euch gehört. Und uns allen ist gewesen, als ob es unser Vater, unser Bruder, unser Sohn gewesen wäre, der da über Europa hinweg mit uns gesprochen hat. Wir grüßen euch alle aus übervollem Herzen und wünschen euch für die Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr alles Gute. Wir beenden jetzt die direkte Konferenzübertragung zwischen Narvik und Graz. Ich rufe in die Heimat. Thank you. das Kind. Segne den Vater, die Mutter, das Kind. Loben mit heiliger Ich rufe den Feldberg im Schwarzwald. Hallo, Feldberg, bitte melden. Hier meldet sich der Sprecher vom Feldberg im Schwarzwald. Wir feiern hier Weihnachten zusammen mit den Kameraden der Luftwaffe, die hier auf einsamen Posten ihren Dienst tun. In der kleinen Hütte, von der fast nur noch das Dach aus dem Schnee hervorlugt, ist es ganz mollig warm. Behaglich ziehen Tabakschwaden durch den Raum. Ein Lichterbäumchen steht bereit. Ebenso der dampfende Glühwein. Und die Liebespakete sind auch bereits eingetroffen. Beinahe ernst und nachdenklich sitzen die Kameraden da. Aber man merkt, dass das große Erlebnis der Stunde sie gepackt hat. Man macht nicht viel Worte hier. Es sind Schwarzwälder Bauernsöhne. Heute Mittag standen wir noch auf dem Gipfel, 1500 Meter hoch, und sahen hinunter über die tief verschneiten Tannenwälder und Höhen, weit über das fruchtbare alemannische und schwäbische Land. Ich sah den deutschen Rhein und im Westen Meister Erwins Dom im deutschen Straßburg. Und nun blicke ich hier aus dem kleinen Fenster. Über die blauen Tiefen der Täler unter uns beginnen sich jetzt langsam zarte Silberschleier zu spinnen. Da und dort die Höfe mit ihren breit ausladenden Schindeldächern liegen tief eingebettet im Schnee, wie unter einer schützenden Haube. Ab und zu weht ein Glockenton herauf. Ein Bild des Friedens und der Geborgenheit. Und diese Geborgenheit der deutschen Heimat, das kommt uns hier jetzt mit aller Deutlichkeit zur Erkenntnis. Die danken wir euch, ihr Kameraden. Unter diesem Schutz feiern wir heute die deutsche Weihnacht. Feldwebel Meier, bei euch ist es schon wohl das zweite Mal, dass ihr hier oben seid. Jawohl, und es schön ist, Kratra, dass wir noch die gleichen Kameraden sind wie im letzten Jahr und alle aus dem gleichen Dorf. Also, aus dem Alemannischen übersetzt, ihr seid dieses Jahr wieder die gleichen Kameraden aus dem gleichen Dorf. Na und du, Kamerad Messerschmidt, was willst du sagen? Hm? Ja, aber letztes Jahr ist doch anders gewesen. Wo wir dort in Vogese durchgeschaut haben, ist alles noch vom Feind besetzt gewesen. Und jetzt ist alles befreites deutsches Land. Wir vom Alemannenstamm sind heute ganz besonders glücklich, unsere befreiten Brüder auf engen im Elsass zu begrüßen. All ihr Kameraden, die ihr zu Deutschlands Schutz und Ehre auf Posten seid, so wie diese hier, seid gegrüßt vom Feldberg im Schwarzwald. Und nun rufe ich euch, meine Kameraden, auf den Brocken. Achtung, Achtung, hier ist der Sprecher auf dem Brocken. Hoch oben, auf dem schneebedeckten Gipfel in weit über 1000 Meter Höhe. Mitten im Herzen Großdeutschland sind wir hier, eine kleine weihnachtliche Brockengemeinde. Es ist ja so unfassbar schön, gerade an einem solchen Punkt und gerade heute die Stimmen aus dem Äther zu hören. Da ruft aus dem Südwesten der Feldberg zu mir und ich kann diesen Ruf weitergeben nach Norden, Süden, Osten oder Westen, wohin ich will. Und wie wir Deutschland sehen von seinen hohen Bergen, so kennt ihr es alle. Braunschweig, Hannover, Hessen-Nassau, Thüringen, die Provinz Sachsen und alle, die aus diesen Landschaften stammen, sollen heute von hier gegrüßt werden. Auch hier oben fehlt der Soldat nicht, denn auch hier wird gewacht über euer Fest. In den Kreis der Stimmen fügt sich nun auch von hier aus der Gruß eines Einzelnen ein, der für viele andere grüßen soll. Hier spricht der frischgebackene Unteroffizier Erich Koch vom Brocken. Ich bin sozusagen auf Brettern im Harz groß geworden. Ich weiß, dass in diesem Augenblick ungezählte Menschen unseren Gruß vom Brocken hören, die diesen Berg kennen und lieben, besonders im Winter mit seinen zünftigen Skihängen und Abfahrten. Ihr kennt sie doch noch, die Tschammer Osten, den Otto-Schmidt-Weg, den Knochenbrecher oder den Glashüttenweg oder eure Hütten, die Braunschweiger, die Hildesheimer oder die Wernigeroder. Euch allen wünsche ich von hier eine schöne Weihnacht und Tschi-Heil! Und jetzt noch für einen besonderen Gruß an dich, liebste Lilin Magdeburg. Am 30. bin ich selber bei dir und dann wird Hochzeit gemacht. So, das waren unsere Grüße vom Brocken. Nun geht's vom Feldberg im Südwesten über den Brocken im Herzen Großdeutschlands hinauf zum Nordosten, zur Marienburg. Hier ist das Ostland. Wir melden uns aus dem Schlosshof der alten, trutzigen Marienburg, der festen Burg der deutschen Ordensritter, hoch über den Ufern der Nogat. Tiefes, weihnachtliches Schweigen lag über dem Schlosshof, als wir auf euren Ruf warteten. Im Dämmerlicht des Spätnachmittags ragen die Bauten der Burg in den Winterhimmel. Drüben die große Komturei, die Gästekammern, gegenüber der langgestreckte Remter und dahinter das stolze Hochmeisterschloss. Und jetzt klingt unser Ruf vom Nordosten zu euch, weit über das schöne deutsche Vaterland, das wir drei schauen. Und, Kamerad auf dem Feldberg, wie deine Blicke nach Westen zogen in altes deutsches Land, das jetzt wieder deutsch geworden ist, so schaue auch ich hier im Osten über frei gewordene alte deutsche Erde zur Weichsel hinüber. Von dort grüßt euch die Hauptstadt unseres Reichsgaues, die alte, ehrwürdige Hansestadt Danzig mit dem Krantor, dem Artushof, der alten Marienkirche. Und mit dem breiten Weichselstrom wandern unsere Gedanken an diesem Weihnachtsabend in die Städte am Strom, nach Bromberg und Graudenz, nach Thorn und weiter im Süden in den Wartegau, nach Hohensalza, Gnesen und Posen. Diese Vorweihnachtsstunde erfüllt die Herzen aller Deutschen mit großem Glück. Und wir waren hier alle tief bewegt, als wir vorhin die Kameraden in Narvik mit ihren Angehörigen in der Steiermark sprechen hörten. Jetzt grüßen wir von der Marienburg alle Soldaten aus dem deutschen Osten, aus ihrer schönen Heimat. Gerne würden wir alle Wünsche erfüllen, alle Mütter und Frauen, alle Kinder zu ihren Lieben an der Front sprechen lassen. Wir grüßen jetzt zwei Soldaten. Ihre Angehörigen stehen erwartungsvoll neben uns. Und wenn ihr ihre Weihnachtsgrüße hört, Kameraden, hört dann daraus den Weihnachtsgruß aller Deutschen im Osten an die Front. Wir grüßen den Fallschirmjäger Gefreiten Georg Lerchenfeld aus Stum im Reichsgau Danzig-Westpreußen. Wir wissen nicht, wo du jetzt bist. Dein Vater und deine Mutter stehen neben uns. Deine Mutter spricht jetzt zu dir und grüßt dich von deinen 10 Geschwistern. Mein lieber Sohn Georg, ich wünsche dir ein gesundes, frohes Weihnachtsfest. Verlebe es gut. Dein Vater und deine Geschwister lassen dich herzlich grüßen. Und auch Frau Bujanowski. Am Sonntag bekam ich das goldene Ehrenkreuz der deutschen Mutter. Auf Wiedersehen, mein Junge. Bleibe gesund. Ein Gruß von deinem Schwager Walter. Und jetzt grüßen wir von der Marienburg den Lehrer Pansegrau aus Willenberg bei Marienburg, der jetzt als Hauptmann in Göding in Mähren liegt. Kamerad Pansegrau, deine Frau und deine 4 Kinder stehen gesund und froh neben uns und grüßen dich zur Weihnacht. Hallo Walter, hier ist Elisabeth. Die Kinder und dich grüßen dich und wünschen dir ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Hallo Papa, hier ist Brigitte. Hallo Papa, hier ist der Klaus. Hallo Papa, hier ist der Martin. Und nun dein Goldtöchterchen, das Bärbel, wir müssen sie ans Mikrofon heben. Dein Goldtöchterchen wünscht dir frohe Weihnachten. Achtung, Achtung, wir rufen jetzt Warschau das Generalgouvernement. Warschau, bitte melden. Hier, Warschau, das Generalgouvernement. Im weiten Osten des großen, von der deutschen Wehrmacht beschirmten europäischen Raumes. Vor einigen Minuten hörten wir den Feldberg. Dort schauen Sie jetzt hinüber ins wieder deutsche Elsass. In meine Heimat. Und so schön der Dialekt des Alemannen geklungen hat, er hat mir doch nicht ganz die Sprache meiner Heimat ersetzen können. Das Elsässerdeutsch. Ich grüße dich deshalb, liebe Heimat, in unserer Muttersprache mit dem alten Spruch, der jetzt einen neuen, herrlichen Sinn bekommen hat. Das Elsass, unser Ländl, sich wie neidisch schön, mach eves fest am Bändl und lunds bigot ne gehen. Nun aber sprechen drei Kameraden, gleichfalls aus der Südwestecke Deutschlands. Der Wachtmeister zuerst. Erster Wachtmeister Helmut Steiert aus Freiburg im Breisgau. Grüß dich Gott, Muster Ländle. Grüß euch Gott, liebe Eltern in der Schlossbergstraße und ein frohes Weihnachtsfest. Und ein Unteroffizier. Unteroffizier Ernst Köhle aus der Brücke Morsch. Ich grüße die Westmark und ich grüße der Brücke. Und ganz besonders Weihnachtsgruß meiner lieben Frau. Vor allem auch den lieben Ruderkameradinnen und Kameraden der Saarbrücker Rudergesellschaft und Diene und alle Freunde aus der Viktoriastraße. Die Buben wissen schon, wer gemeint ist. Und noch ein Schütze. Schütze Emil Fischle aus Heideheim-Brenz. Ich grüße mein schönes Schwabenland, meine liebe Frau, meine Kinder Marianne und Manfred und all meine Verwandten und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Und noch einmal geht der Blick nach dem Westen, über Berlin hinweg, wo ich jetzt zu Hause bin, wo meine Frau und mein Junge mich hören. Und dann übers Elsass hinaus nach Frankreich, nach Nordfrankreich, Pas-de-Calais, Normandie, Bretagne. Dort standen und kämpften wir vor wenigen Monaten als Soldaten und Kriegsberichter. Dort halten jetzt andere die Wacht. Euch im Westen am Kanal, hier aus dem kalten Osten, ein besonders herzlicher Gruß. Achtung, Achtung, Warschau, ich rufe euch jetzt die Kanalküste, damit ihr eure Grüße unmittelbar an den Mann bzw. an die Männer bringen könnt. Achtung, Kanalküste, bitte melden. Hier meldet sich die Kanalküste. Hier an der Kanalküste grüßen wir zugleich mit allen Waffengattungen, die am Kanal stehen, dankbaren Herzens die Heimat, die alle deutschen Gauer umfasst. Hier neben mir steht ein Unteroffizier der Luftwaffe, ein Gefreiter der Artillerie, ein Signalgast der Kriegsmarine. Ihre Grüße sollen nun zugleich auch für alle Kameraden gelten. Hier spricht der Unteroffizier Toni Götzenberger von der Luftwaffe. Ich grüße vom Kanal aus, über den ich ja schon oft geflogen bin, meine Kameraden vom Geschwader und meine lieben Angehörigen und Freunde in meiner bayerischen Heimat und wünsche Ihnen gleichzeitig ein schönes, frohes Weihnachtsfest. Hier spricht der Gefreite Blied, Beobachter einer schweren Heeresartillerie. Vor einer halben Stunde wurde ich von Woche abgelöst. Es war genau meine 150. Woche, die ich hier am Kanal gestanden habe. Gerade heute am Weihnachtsabend habe ich viel an meine Eltern und an meine Heimat in Sachsen gedacht. Ich grüße meine Eltern, meinen Bruder, meine Heimatstadt Zwickau, die Gauhauptstadt Dresden, Chemnitz, Leipzig, Glarau, Werdau, kurz das ganze Sachsenland. Langsam senkt sich die Dämmerung über die bewehrte, bewachte Küste am Kanal. Draußen über dem Meer, das von unseren Schnellbooten durchkreuzt wird, fängt ein feiner, leichter Nebel und Dunst. Wir stehen wenige Meter von der steil abfallenden Küste entfernt. Schwer wogt die See und unaufhörlich brechen ihre Wellen gegen das felsige Ufer. In den Unterkünften, hier und weit hinter uns im besetzten Land, schmücken jetzt deutsche Soldaten zu dieser Stunde die Tannenbäumchen, die sie aus der Heimat bekommen haben. Bereiten sie sich darauf vor, die Weihnacht im Kreise lieber Kameraden in letzter Kampfbereitschaft zu feiern. Draußen aber, zwischen den im Dämmerlicht verschwindenden weißen Dünen, stehen die Posten, wie immer bei Regen, bei Schnee und bei Sturm, an den Geschützen und Scheinwerfern. Sie tragen lange, schwere Mäntel, haben den Stahlhelm auf dem Kopf, das Gewehr umgehängt. Sie stehen auf Wacht. Hier spricht Leutnant Leirer, Führer einer Küstenbatterie. Ich grüße im Namen aller Kameraden der Infanterie, Artillerie, Pioniere, der Nachrichtentruppen, der Panzereinheiten, der Gebirgstruppen, den Oberbefehlshaber des Heeres, die Heimat und meine Eltern in Frankenbach bei Heilbronn. Achtung, Übertragungsvermittlung Kanalküste, bitte melden. Achtung, Achtung, hier ist die Übertragungsvermittlung Kanalküste. Kameraden, wir danken euch, dass ihr uns mit einschaltet. Wir können euch heute Abend von hier aus eine ganz besondere Freude machen, weil wir in Verbindung stehen mit Einheiten auf und über See. Denn trotz des Weihnachtsfestes sind wir eisern auf der Wacht. Vorpostenboote, Aufklärer, Unterseeboote, sie alle sind auch heute am Feind und die Kameraden an Bord haben eine Kriegsweihnacht ganz besonderer Art. Eben ruft ein Aufklärer, dessen Besatzung eure Sendung mithört. Sie wollen euch alle heute Abend Weihnachtsgrüße senden. Achtung, Achtung, wir rufen Anton. Achtung, Anton, nehmt bitte Sprechverbindung auf, aber bleibt mit uns in FT-Verbindung. Achtung, Anton, bitte melden. Hier meldet sich Anton. Ich habe deinen Ruf gehört. Und wir verfolgen schon jetzt die ganze Zeit über das Gespräch von Bord unseres Flugbootes weit draußen über See. Stunden schon hängen wir zwischen Himmel und Wasser. Für die Besatzung ist es ja nichts Neues, einsam über den Wasserwüsten des Meeres hinzufliegen, Tag um Tag ihrer Aufklärung. Rechnet man einmal die Kilometerzahl zusammen, so hat jeder an Bord schon 1,5 Mal die Erde umflogen während dieses Krieges. Nun stellt euch unsere Situation hier oben vor. Wir umdrängen alle in dem vorderen Teil der Maschine das Mikrofon. Nur der Heckstand ist vorläufig noch vom Bordwart besetzt, der auch an diesem heiligen Abend achtern mit seinem MG auf jeden Angriff gewappnet bleiben muss. Und mein Kamerad von der Technik, der sitzt ebenfalls im rückwärtigen Maschinenraum. Und der vermittelt euch unsere Worte über Kurzwellensender und allen vor allen Dingen in der Heimat. Ich sitze hier vorne neben dem Flugzeugführer auf dem Platz des Kommandanten, der als Beobachter die beste Aussicht hat und selber hinter mir steht und mit dem Kopfhörer alles mitverfolgen kann. Tannengrün ist hier aufgesteckt und auch eine Kerze haben sie hier hineingetan, die allerdings nicht brennt. Das geht ja nicht. Ihre Gedanken und Wünsche gehen weit, weit übers Meer in die Heimat und zu allen Kameraden. Und die Heimat ist uns durch den Rundfunk doch jetzt so nah. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grüßt nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von mich hoch erfreut. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, dein Kleid will was lehren, die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, das will dein Kleid nicht lehren. Achtung, Vorpostenboot Bertha, bitte melden. Hallo, hier ist Vorpostenboot Bertha. Hallo, wir haben euch gehört, euren Anruf gehört und auch, was ihr uns zu sagen hattet mit eurer Sendung. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir draußen hier auf hoher See nun das ganz besonders empfinden, dass wir nicht allein sind an diesem heiligen Abend, sondern dass ihr alle bei uns seid von all den verschiedenen Plätzen, die wir ja durch euch vermittelt bekommen haben. Ihr müsstet einmal sehen, wie wir jetzt hier stehen, so eine Stunde mag es sein vor der Bescherung, die Männer hier in diesem Sturm mit ihrem Ölzeug an, und das ist heute auch notwendig. Es ist an sich bitterlich kalt, aber ihr wisst ja, wir freuen uns, dass wir hier draußen sind, denn es ist doch ein erhebendes Gefühl, hier draußen auf See für die wachen zu können, die in der Heimat jetzt ihr Weihnachtsfest feiern. Selbstverständlich tun wir das hier auf See natürlich auch. Und wenn ich jetzt richtig höre, dann höre ich sogar euer philharmonisches Orchester. Und ich möchte fast annehmen, ihr habt auch ähnliche Vorbereitungen da drüben. Bei uns ist das ganz groß. Irgendwoher hat einer, wer, das weiß natürlich niemand, einen Tannenbaum besorgt. Und der ist jetzt ganz geheimnisvoll da schon in die Mannschaftskabüse hinein transportiert worden, ist festgezurrt worden. Und die letzten Handschläge werden noch getan. von all den Leuten, die hier irgendeine kleine Schnitzereien und so weiter zu machen haben. Und da müsstet ihr mal sehen, wie das bei diesen Tümpeln überhaupt vor sich geht. Also unser eins wird das gar nicht fertig kriegen. Natürlich ist man hier erwartungsfroh und jeder Einzelne, der ist wahrscheinlich jetzt zu Hause bei seinen Lieben in Gedanken. Und die beiden Lautsprecher, die wir hier an Bord unseres Vorpostenbootes haben, die sind natürlich von der Freiwache ständig belagert. Und so gibt es natürlich auch manche Überraschung für die Mannschaft. Nicht wahr, Herr Kapitänleutnant? Jawohl, denn wir haben in unserer Menage und auch in der Kantine einige kleine Überschüsse. Und da haben wir natürlich dafür gesorgt, dass zum Heiligen Abend jeder ein kleines Geschenk bekommt. Und wenn mal einer dazwischen ist, der keine Angehörigen zu Hause hat, für den ist dann in doppelt liebevollerweise. Jawohl, wir haben eine ganze Reihe Pakete von den vielen aus der Heimat bekommen, die auch an diese Kameraden gedacht haben, sodass sie sicher in unserem Kreise heute Abend vergessen werden, dass sie eigentlich im Leben allein stehen. Achtung, Achtung, Zerstörer an der Kanalküste, bitte melden. Hier ist die Atlantikfront an der französischen Küste. Von Bord eines Zerstörers unserer Kriegsmarine melde ich mich. Und auch wir hier haben in den etwas südlichen Gefilden mit heißen Herzen vor allem den Narvik-Ruf gehört. Denn viele Kameraden der Zerstörerbesatzung haben jenen kühnen Sprung nach dem Norden, jene wahrhafte Wikingerfahrt und jene kampferfüllten Tage von Narvik selbst miterlebt. Und wenn uns auch räumlich Tausende von Kilometern trennen, so kamen doch aus der eisigen Polarnacht auch die Grüße bis hierher an die milde französische Küste des Atlantiks durch das Weltall. Und auf dem gleichen Wege sollen nun die Wellen des Äthers auch unsere herzlichsten Weihnachtsgrüße vor allem zu den alten Kampfgefährten von Erzbahn und Gebirgsstellungen hinauftragen. Unvergessen bleiben für uns alle die Narvik-Tage, auch wenn noch so viele erfolgreiche Feindfahrten, wie sie gerade die Zerstörerbesatzungen hinter sich haben, aufgezählt werden können. Nun liegt auch unser Zerstörer wieder in diesen Abendstunden und in dieser Nacht bereit, ebenso wie die beiden Torpedoboote, die neben uns festgemacht haben. Fauchend und rauschend tönen die Windmaschinen aus den Luftschächten heraus, vermischt sich dieser Klang mit den Geräuschen des Hafens, der ja nie ganz zur Ruhe kommt. Und ganz klar sind hier noch die Umrisse der Hallen, der Häuser, der Aufbauten, der Torpedorohrsätze, der Geschütze erkennbar. Denn die Dämmerung ist erst hier eingebrochen, die mit ihrem Dunkel an dieser Stelle der Westküste über eine Stunde später als in der Heimat kommt. Aber an Deck ist jetzt in dieser Stunde nur manchmal einer für kurze Augenblicke zu sehen, sonst ist alles unter Deck. Dort werden in den Wohnräumen jetzt die Lichterbäume geputzt, dort werden die kahlen Blechwände ausgeschmückt mit den bunten Signalflaggen und Tannengrün, farbenprächtiger, froher und festlicher gemacht. Und wenn ich dann von den Windschächten hier über die Schienen an den Wasserbomben vorbei nur ein Stückchen weitergehe, dann hören auch Sie jetzt in der Heimat durch die Lautsprecher die Klänge der Bordkapelle, die hier unten in einem der Räume beim Proben alter, schöner deutscher Weihnachtslieder ist. So ist es hier bei uns in dieser Stunde auf dem Zerstörer und so ist es wohl überall jetzt bei allen Einheiten unserer Kriegsmarine. Über allem festlichen Vorbereiten steht aber auch hier an der Front des Meeres die Pflicht zur steten Wachsamkeit und Bereitschaft, auch an diesem Abend, auch in dieser Nacht. Und öfters als sonst gehen wohl jetzt gerade unsere Gedanken nach Hause in die Heimat, für die ja letzten Endes unser Einsatz gilt. Und allen unseren Wünschen, allen unseren Weihnachtsgrüßen für die Heimat und für die Kameraden an den anderen Fronten zu Wasser, zu Lande und in der Luft wollen wir hier aus dem Atlantikhafen auf der uns gemäßen Art und Weise auf ganz besondere Art Ausdruck geben. Frohe Weihnachten mit Atar! Achtung, Achtung, Narvik. Achtung, Achtung, ist es Narvik. Wir beide hören jetzt gemeinsam das schöne alte Weihnachtslied draußen vom Zerstörer. Wie muss euch jetzt dort oben zumute sein? Liebe Kameraden vom Zerstörer, Sie haben dich gehört und Sie hören jetzt dein schönes Weihnachtslied. Kamerad, du warst schon früher, wie gesagt, die Stimme von Narvik, als hier noch heiß gekämpft wurde. Narvik grüßt dich darum beim neuen Einsatz auf hoher See und wünscht deinem Schiff siegreiche Fahrt. Achtung, AND, bitte melden. Hier ist AND. Wir grüßen Narvik. Hier ist AND an der spanischen Grenze. 3000 Kilometer von Narvik entfernt. Aber euch, Kameraden da oben, mit dem Herzen so nah, wie es nur kampferprobte Soldaten sein können. Wir wandeln hier schon unter Palmen. Ihr liegt in Schnee und Eis. Seid herzlich gegrüßt mit fröhlicher Weihnacht. Achtung, Achtung, hier ist Narvik. AND, wir haben euch gehört, wir haben euren Gruß gehört. Und rufen euch vom hohen Norden zum Süden ein frohes Weihnachtsfest zu und ein glückhaftes neues Jahr. Herzlichen Dank, Narvik. Wir wollen aber auch der Heimat gedenken, hier am Fuße der Pyrenäen und an der stürmischen Biskaya. Der Heimat und jedes einzelnen unserer Lieben. Und nun soll einer für uns alle zur Heimat sprechen, hier auf der schicksalsreichen Brücke von AND nach Irun. Er ist soeben als Posten abgelöst und steht nun hier neben mir, den Stahlhelm auf, das Gewehr umgehängt, und seine Augen glänzen schon vor Freude und Erwartung, die Heimat und seine Eltern grüßen zu können. Obergefreiter, wie heißen Sie? Obergefreiter Gutowski. Und wo sind Sie zu Hause? Aus Freiendorf bei Tilsit. Na, dann grüßen Sie jetzt einmal die Heimat für uns alle. Ich freue mich, dass ich gerade als Posten hier an der untersten Ecke die Heimat im Namen von uns allen grüßen darf. Dieser Gruß, zugleich im Namen meiner beiden Brüder hier in Frankreich, gilt zuerst meinen Eltern und meinem Dorf, Freiendorf im Kreis Tilsit-Hanitz. Darüber hinaus aber auch Ostpreußen und der ganzen deutschen Heimat. Ich wünsche von Herzen fröhliche Weihnachten. Oh! Nun geht der Ruf vom Osten zum Westen. Ich rufe Saarbrücken im neuen Gau Westmark. Saarbrücken, bitte melden. Achtung! Achtung! Hier ruft die Saar. Wir stehen in der Burbacher Hütte zu Saarbrücken, am Hochofen 3. Die Glut des Ofens strahlt gedämpft durch die schweren eisernen Türen. Hier zischt das Gebläse von der Gebläsmaschine zum Ofen, der in wenigen Minuten abgestochen wird. Die drei Männer vom Ofen 3 stehen schon bereit. Ihre Backen glühen vor dieser Hitze in dem Raum. Von hier aus grüßen wir unsere Kameraden im oberschlesischen Bergbau, auch im Namen unserer saarländischen Bergleute und aller schaffenden Menschen im Großdeutschen Reich, vor allem im Namen der Arbeitskameraden, die auch während der Feiertage die Arbeit nicht ruhen lassen dürfen. Die Männer und Frauen der Rüstungsbetriebe werden euer starkes Rückgrat bleiben in der Heimat. Achtung, Achtung, Saarbrücken ruft Katowice. Achtung, Berlin, Achtung, Berlin. Hier ruft die Ferdinandgrube in Katowice. Wir sprechen aus 500 Meter Tiefe an der Wasserhaltung. 500 Meter über uns rauchen unzählige Schloten. Drehen sich die Seilscheiben der schlanken Fördertürme dieses großen, geschlossenen und so reichen Industriegebiets, das Versailles willkürlich und brutal zerriss, trotz fast 100%igem Abstimmungsergebnis für Deutschland. Hallo, hier ruft der Obmann der Ferdinandgrube, Friedrich Fiedler. Mein Sohn Willi. Und du, Walter, und lieber Neffe Helmut, euch grüßt euer Vater und Onkel. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und gesundes Neujahr. Bleibt gesund und herzlichst Glück auf. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Und nun rufen wir nach draußen. Es melden sich jetzt Angehörige der deutschen Militärmission in Rumänien. Hier ist die deutsche Wehrmachtmission. Wir sprechen aus Rumnik-Sarast für alle in Rumänien eingesetzten Truppen der Heeres- und Luftwaffenmission. Es hat seinen besonderen Grund, dass man gerade uns dazu auserwählt hat. In Bukarest und in Siebenbürgen wird Weihnacht gefeiert zusammen mit Reichs- und Volksdeutschen. Wir aber hier oben in der Moldau sind allein unter uns Soldaten. Ich stehe vor unserer Baracke in der schneidenden Kälte des Ostwinds. Und mein Blick geht über die verschneite, weite Ebene bis zu den weißen Gipfeln der Karpaten. Wir erwarten noch Gäste heute, rumänische Kameraden. Sie wollen mit uns feiern und uns kleine Geschenke bringen. Woher aber senden wir euch als die deutschen Soldaten, die am weitesten im Osten stehen, unseren herzlichsten Weihnachtsgruß und sagen euch Dank dafür, dass ihr uns verbunden habt mit Narvik im hohen Norden und mit unseren Kameraden im Westen an der spanischen Grenze. Frohe Weihnachten! Jetzt haben sich Front und Heimat versammelt, wie sich eine einzige große und glückliche Familie an einem solchen Tage versammeln mag. Froh und zuversichtlich. Und nun feiern wir wirklich gemeinsam die deutsche Weihnacht 1940. Geht jetzt zu euren Lichterbäumen. Haltet die Flamme an die erste schimmernde Wachskerze. Zündet die zweite, die dritte an. So wie wir es jetzt hier tun. Und dann sollen sich die Türen vor unserer gespannten Erwartung öffnen. Weihnachtliche Klänge dringen an unser Ohr. Deutsche Weihnacht ist es jetzt, vom Polarkreis bis zum fernsten Süden. Vom Atlantik bis zum Ostraum, auf See und Übersee und in fremden Erdteilen. sehr harte und trotz allem wundervolle Weihnacht. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern angeschlossen, sämtliche Sender der besetzten Gebiete. Wir brachten Ihnen unsere Sendung Deutsche Weihnacht 1940. Unsere Sendung ist beendet. Terror!